stehst du da an dieser Bar? Was man Blind Date nennt, hast du dich heute getraut? Du wartest schon seit 10, gleich ab 3 und du willst gehen. Du weißt, er kommt nicht her, heute nicht mehr. Dein Casanova liebt dich nicht, verdient dich nicht. Komm her, dann übernehme ich. Er weiß ja nicht, wie wunderschön du bist. Dein Casanova liebt dich nicht, vermisst dich nicht. Doch ich hab ein Gefühl für dich. An deiner Stelle nehm ich einfach. Bitte nie mehr vielleicht, weil es für die Ewigkeit reicht. Für ein ganzes Leben mit dir, ich hab so viel Liebe in mir. Sag mir bitte nie mehr vielleicht, das ist bestimmt nicht fair, doch ich weiß, mein Herz schlägt doch nur für uns zwei. Weißt du noch? Ich denk erst nein, dann doch. Hier waren wir beide damals oft.